Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute freie Themennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden wollt. Ich würde gerne unter anderem mit euch über das Thema Schwule und Top-Fußball mich unterhalten. Es kursieren ja immer wieder Gerüchte, dass hochprominente Fußballer bisexuell oder homosexuell sind. Und dann gibt es immer Dementis und große Diskussionen. Heute zum Beispiel veröffentlicht in einer großen Boulevardzeitung die Freundin von Arne Friedrich einen offenen Brief. Und da ist zu lesen unter anderem hier schwarz auf weiß: Arne ist nicht schwul. Somit wurde dieses jetzt klargestellt. Ich würde euch aber sehr gerne fragen, was haltet ihr davon, wenn ein sehr prominenter Fußballer sich outen würde? Was denkt ihr über Homosexualität und Top-Fußball? Würde euch das stören, wenn es einen homosexuellen, sehr prominenten Fußballer gäbe? Haltet ihr es für klug, wenn sich ein solcher Fußballer in der Öffentlichkeit als homosexuell oder bisexuell outen würde? Oder ist es klüger, das nicht zu tun, weil er vielleicht von den Fans und im Stadion niedergemacht würde? Was ist eure Auffassung? Würde gerne unter anderem darüber mit euch reden. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Bin gespannt auf eure Anrufe und eure Themen und wir fangen an mit Maria und die ist 15 Jahre alt. Hallo Maria. Hallo. Maria, über was reden wir beide? Was ist dein Thema? Ob ich meinen Vater anzeige. Mhm. Was ist denn passiert? Also, der hat mich sexuell missbraucht. Halt mal den Hörer so ganz nah an den Mund, dann kann ich dich besser verstehen. Achso, ja klar. Also, der hat mich sexuell missbraucht. Ja. Von meinem 6. bis 11. Lebensjahr. Vom 6. bis 11. Lebensjahr? Ja. Mhm. Lebst du jetzt noch im Haus oder Wohnung deines Vaters? Nein. Mit wem lebst du jetzt zurzeit? Bei meiner Mutter, mit meiner Schwester. Also ich, meine Schwester, meine Mutter. Ja. Wie kam es, dass er dann im Alter von 11 Jahren von dir abgelassen hat? Weil wir dann weggezogen sind. Das heißt, deine Eltern haben sich getrennt? Genau. Ja. Weiß deine Mutter von dem, was vorgefallen ist? Ja, also schon. Wann hast du es ihr erzählt? Mit 11. Ach so, mit 11. Wie hat sie reagiert? Sauer. Sauer? Ja, auf meinen Vater jetzt. Sie hat von sich aus aber nichts unternommen? Wie jetzt? Also, sie hätte ja auch zur Polizei gehen können, zum Beispiel. Nein, also sie wollte das halt mit meiner Absprache machen. Also, ob ich das jetzt wollte. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt wollte ich das halt noch nicht. Ah, verstehe. War das der Trennungsgrund auch von deinen Eltern, dass du das dann gesagt hast und dass das ans Tageslicht gekommen ist? Also nicht nur, es gab auch andere viele Gründe, aber das war einer der Du hast noch eine Schwester, sagst du? Genau. Wie alt ist die? Die ist jetzt 13. Die ist jetzt 13. Weißt du, ob da auch irgendetwas vorgefallen ist früher? Bei der glaube ich ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht? Nee, die ist, also ich und meine Schwester sind halt ziemlich ähnlich. Mhm. Vom Charakter her, aber sie war halt immer die Stärkere von uns beiden. Also die ist charakterlich eher stärker als ich. Ja, nun ist das ja nur gerade nicht ein Zeichen von schwachem Charakter, wenn einem so etwas passiert. Das kann ja jedem Menschen passieren. Ja, aber bei ihr, also ich weiß von ihr, dass es halt nicht passiert ist. Sie würde das auch sicher dann deiner Mutter oder dir erzählen. Ja. Hast du es ihr denn erzählt, was der Vater mit dir gemacht hat? Ja. Weiß sie das? Hm. Ja, das weiß ich. Du sagst vom 6. bis 11. Lebensjahr. Hältst du mal den Hörer still? Das klackert immer so. Vom 6. bis 11. Lebensjahr. Was hat der Vater mit dir gemacht? Was musstest du tun? Also, anfangs hat es halt so begonnen mit, also, immer anpacken. Mhm. Also, er hat mich halt an Brust und Po angepackt. Mhm. Und später wird das dann halt, also, man wird jetzt sagen, so Fingern. Mhm. Und dann später, als er dann halt betrunken war. Als er betrunken war? Ja, also das war dann halt noch später. Also der war jetzt, er hat jetzt nicht so ein schweres Alkoholproblem, aber der hat halt Tage gehabt, wo der halt wirklich stoppbesoffen war. Mhm. Dann hat er mich halt, also vergewaltigt halt. Vergewaltigt. Mhm. Kannst du es erklären, warum du das nicht früher deiner Mutter erzählt hast? Ja, weil, also ich war halt immer Papa-Kind. Mhm. Also ich habe halt meinen Vater wirklich sehr geliebt. Und deswegen habe ich halt gedacht, der macht das halt aus Liebe zu mir. Ach so, das war dir gar nicht klar, dass das was Schlimmes ist? Nee. Wie hast du dich denn dabei gefühlt, als er das dann immer so gemacht hat? Nicht gut. Also eigentlich immer unwohl. Mhm. Hast du dich geekelt auch davor? Ja. Aber er hat dich nicht bedroht, nach dem Motto, du darfst nichts sagen, wenn du was sagst, dann mache ich das und das. Nein, das nicht. Als du das dann der Mutter erzählt hast, dann hat die Mutter ja mit Sicherheit deine Mutter mit ihm gesprochen darüber. Ja. Wie hat er denn da reagiert? Also meine Mutter war halt, ja, also die hat jetzt nicht wirklich gesprochen, so ganz nüchtern, sondern die hat eher aggressiv für ihn, gegenüber ihm. Sie hatten halt erstmal. Ich habe sie verstanden. Es klingt wirklich sehr schlecht, deine Leitung. Also sie hat hier nicht direkt darauf angesprochen? Ja, also sie hat eigentlich ihn mehr angeschrien. Also, ach, angeschrien. Jetzt verstehe ich gut. Jetzt verstehe ich sie gut. Halt das Telefon mal so wie jetzt. Okay. Erzähl mal weiter. Was hat sie gemacht? Die hat ihn halt angeschrien. Mhm. Und sie kann wirklich sehr laut schreien. Mhm, ja. Und dann hat sie ihn halt weggeschubst von der Tischkante und dann hat er die Polizei angerufen. Also so ist das Gespräch verlaufen. Ach, er hat die Polizei angerufen? Ja, und also weil sie ihn geschubst hat. Der ist ja dreist. Und, ja. Und was ist dann daraus geworden? Da kam die Polizei und dann? Ja, ich weiß es jetzt nicht mehr so genau, aber ich weiß, dass sie nichts gemacht hat. Also es kam zu keiner Anzeige. Mhm. Nur halt meine Mutter ist dann halt ausgezogen direkt, also danach. Also sie hat sich halt eine Wohnung gesucht und ist dann mit ausgezogen. Hast du heute irgendeinen Kontakt noch zu deinem Vater? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon? Wie sieht der Kontakt aus? Also, ja, wie soll ich sagen, wir wohnen halt noch in der Nähe von dem. Mhm. Und ich glaube, er realisiert eigentlich gar nicht, was er mir angetan hat. Also er fragt halt immer noch so, ob wir was machen können. Besuchst du ihn denn? Ja, weil das hört sich jetzt vielleicht dumm an, aber ich war halt immer Papakind, so. Mhm. Und ich habe ihn halt immer vertraut und geliebt. Und du besuchst ihn auch alleine? Du bist dann alleine mit ihm? Hallo? Hallo? Ach, das ist aber ärgerlich. Hat Maria? Maria ist weg. Wir versuchen sie zu erreichen. Wenn wir das jetzt irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht schaffen, werden wir uns natürlich im Hintergrund bemühen und wir werden es auch schaffen, wieder mit ihr in Kontakt zu kommen. Das tut mir jetzt sehr leid. Okay, dann machen wir erstmal weiter mit Vera. Und Vera ist 47. Hallo Vera. Hallo? Hallo Vera. Ja, hallo Jürgen. Du hörst mich. Ja, ich höre dich. Das ist gut. Ich hatte schon Sorge, dass unsere ganze Anlage hier kaputt ist. Nein, ich höre dich klar und deutlich. Ja, was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Ja, mein Thema ist meine Mutter. Und zwar, meine Mutter ist 73 Jahre alt, ist vor 2 Jahren verwitwet. Mhm. So, und seit gut einem Jahr sagt die mir laufend, sie möchte einen neuen Mann haben. Also, sag jetzt mal, gegen eine Freundschaft oder so hätte ich ja gar nichts. Aber sie will definitiv einen neuen Mann haben. Also eine richtige Beziehung will sie führen? Ja, manchmal sagt sie ja, dann sagt sie wieder nein. Sie will also, dass ich jetzt mich im Internet um sie bemühe, also ihr irgendwie so eine Kontaktanzeige mache über irgendwelche Partnerschaftsbörsen oder in einer Zeitung, da sind ja immer, er sucht sie, dass sie darauf antworten möchte, hat auch jetzt schon Bilder machen lassen und ihre Freundin, die kursiert da wohl im Hintergrund, die macht ihr da wohl auch unheimlich Mut. Und ich habe einfach Angst, jetzt auch speziell Internet, an was sie da geraten kann. Ich denke mal, mit 73 Jahren ist sie sich nicht bewusst, was passieren kann. Meinst du nicht? Vielleicht gerade deshalb? Es ist eine sehr erfahrene Frau. Eben nicht. Die war so 50 Jahre mit meinem Vater verheiratet. Einen Tag vor dem 50. Hochzeitstag ist mein Vater verstorben. Und ich kann mich auch nicht als Kind erinnern, dass da irgendwann mal was gewesen ist. So, sie sagt einfach, sie kommt mit dem Alleinsein nicht zurecht. Ja. Und was ja verständlich ist. Okay. Oder höre ich daraus auch eine gewisse Kritik deinerseits, dass sie sich jetzt nochmal auf Freiersfüßen begibt? Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Das heißt, also du würdest ihr gönnen, wenn sie einen netten Mann finden würde, das würdest du ihr gönnen? Auf jeden Fall. Ja. Würde ich ihr super gerne gönnen. Es geht jetzt nur um deine Sorge, dass sie da in falsche Hände gerät. Richtig. Beziehungsweise Internet. Also Internet hört man und weiß man ja selber auch, dass da sehr viel passiert. Na gut, aber du hast es ja in der Hand. Sie hat dich ja schon mal beauftragt. Das heißt, du könntest es machen. Du musst ja auch nicht gleich mit dem Internet vorbrechen. Du könntest es ja erstmal über eine Zeitung machen. Das machen ja viele ältere Leute über Zeitung. Okay, aber sie ist, weiß ich nicht, ein bisschen, wie soll ich sagen, unerfahren darin. Also so wie die redet, meint die, wenn die jetzt jemand anschreibt, Punkt, könnte das funktionieren. Da habe ich ihr gesagt, es kann sein, dass du 10 anschreibst und 10 antworten dir nicht. Ja. Also man kann sich ja nicht einfach einen Mann holen, weil ich das jetzt heute will. Nee. Und das passiert gar nicht. Natürlich, aber diese Erfahrung wird sie dann auch machen müssen, dass das alles nicht so einfach ist. Gut. Was spricht dagegen, dass du zum Beispiel mal mit der Anzeige in der Zeitung anfängst, dass du zusammen mit ihr einen schönen Text formulierst und das in die Zeitung setzt? Das spricht eigentlich gar nichts gegen, nur ich bin beruflich also sehr viel unterwegs. Ich kann das nicht kontrollieren. Also wenn sie sich jetzt wirklich mit jemandem trifft, auch die Zeitung ist unsicher. Ich habe einfach die Angst mit 73 Jahren, die hat ja noch nie einen anderen Mann gehabt. Ja, aber sie ist ja nur auch sie ist ja ein eigenständiger Mensch. Richtig. Das heißt, wir wollen mal Schritt für Schritt vorgehen. Nehmen wir mal an, du willst eine Anzeige aufgeben. Oder ihr könnt ja auch auf Anzeigen antworten, das geht ja auch. Mhm. So, dann gibt es ja erstmal Post. Dann könntest Richtig. Du die Post ja zusammen mit der Mama mal durchlesen. Da kannst du ja auch schon eine ganze Menge rausdeuten, wie jemand sich vorstellt und was daraus zu interpretieren ist. Das kannst du ihr helfen. Und das könnte ich. Ja, und dann kannst du sie doch auch noch beraten und kannst sagen, Mama, der sieht doch ganz nett aus. Mit dem kannst du dich doch mal in einem Café treffen. Das wäre die Voraussetzung im Café. Ja. Also ich habe ihr gesagt, wenn du sowas machst, bloß nicht zu Hause. Genau. Das wäre schon mal ein Schritt, den die gar nicht gehen dürfte. Nur meine Angst ist einfach, vielleicht ist sie auch unbegründet, ich weiß es nicht. Aber sie ist 50 Jahre verheiratet gewesen, hat noch nichts anderes gesehen. Ja, dann wird's Zeit. Was kommt draußen auf sie zu? Fällt sie dann in einem Loch, weil es überhaupt nicht funktioniert? Hat sie Glück, dass es funktioniert? Ich weiß es nicht, Vera, aber lass sie das auch ausprobieren. Sie ist doch ein erwachsener Mensch, ein sehr erwachsener Mensch. Du behandelst sie so wie ein ganz kleines Kind, die völlig in deine Obhut gehört. Was wäre die Alternative? Die Alternative wäre, dass sie gar nichts macht, oder wie? Nein. Die Alternative, die ich finde, ist, dass sie draußen, sagen wir jetzt irgendwie so, sich so Juniorenclubs anschließt. Da sind ja auch Männer. Finde ich auch eine gute Idee, auf jeden Fall, ja. Das habe ich ihr auch schon zigmal angeboten. Sie geht auch zu so einem Seniorensport. Mhm. Aber die fixiert sich einfach jetzt auf Internet und auf Zeitung. Da habe ich gesagt, geh doch mal draußen in so Seniorenclubs. Da sagt sie zu mir, da bin ich noch nicht alt genug für. Ja. Das ist lustig. Das sagen aber viele etwas ältere Leute, die sagen, ich bin da nicht alt genug für sowas. Genau. Ist doch wiederum auch ganz nett. Das zeigt doch, dass sie noch mitten, dass sie sehr im Leben steht und dass sie sehr vital ist. Das ist sie. Sie ist auch geistig. Sie ist voll da. Also deswegen habe ich ja die Angst, Ich würde an deiner Stelle, da hast du völlig recht, ich würde es auch noch ein bisschen forcieren, dass sie da in die diverse Clubs mal geht. Ja. Also nicht in Swingerclub, sondern in den Seniorenclub, so meine ich richtig, das natürlich. Richtig. Wo die sich so ein bisschen den Leuten durch eine Freundschaft annähert und dann vielleicht mehr daraus wird. Aber trotzdem, würde ich ihr den Wunsch nicht verwehren, das mit der Zeitung mal zu machen, mit dem Internet, sei mal vorsichtig. Eben, das. Und wenn sie, dann muss sie sich halt erstmal, muss sie sich selbst eine blaue Nase holen, wenn das nicht gleich so richtig funktioniert. Du kannst ja, ich weiß nicht, wie deine Mutter drauf ist, vielleicht kannst du ja sogar beim ersten Treffen mitgehen. Ich weiß nicht, ob sie das würde wollen. Fände ich also nicht so besonders. Nee, fände ich auch nicht so gut. Hast du recht, ja. Aber du kannst ich es mit lieber drei Tische davon entfernt setzen und mir dann angucken. Na, aber du kannst es ja mit auswählen und aussuchen. Ja. Mach es. Irgendwie ist das doch toll, dass sie mit 73 jetzt nochmal so einen Wunsch hat. Das ist doch nochmal ein Schritt ins Leben, nochmal in eine neue Lebensetappe. Unterstützt sie doch mit allen Mitteln. Ist doch toll. Es gibt ja, so viele. Ich wäre ja auch froh, wenn sie einen lieben Mann finden würde. Das ist wirklich, ich gönne ihr das von Herzen. Ich habe nur eben Angst, auch weil die Freundin da so im Hintergrund ist, dass die anfangen mit Internet und da ist schon so viel. Man hört so viel und ist auch schon genug passiert. Das ist meine Sorge. Wie verhalte ich mich? Indem du, da musst du ihr aber auch etwas helfen und beistehen, sonst kannst du nicht mehr kontrollieren. Sonst macht es irgendwann mit der Freundin alleine. Mhm. Also du meinst jetzt über Zeitung oder so? Ich würde ihr vorschlagen, komm, wir fangen mal mit der Zeitung an. Also und Internet würdest du auch nicht sagen? Erstmal auch nicht. Da kenne ich mich auch nicht so aus, wie das ist, Seniorenbörsen oder sowas da läuft. Ich würde es mit der Zeitung mal anfangen und dann guck mal weiter. Okay. Ist doch toll. Dann werde ich das noch machen. Ich hatte nur eben furchtbare Angst, dass du dann vielleicht in so einem richtigen Loch, wenn ich da jetzt gerade verwitwet, dann lernst du vielleicht jemanden kennen, dann ist das vielleicht mal ein Schuss im Ofen. Ja, da ist ein Schuss im Ofen. Und dann fällt es in so einem Loch. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube so, dann wird sie kapieren, das geht halt mit der Liebe auch nicht so schnell, dass es gleich beim ersten klappt. Okay. Unterstütze sie und ich wünsche viel Glück. Dankeschön. Liebe Vera, alles Gute. Wünsche einen schönen Abend. Dankeschön, tschüss. Dankeschön, tschüss. Und hier ist Sabine. Sabine ist 48. Guten Morgen, Sabine. Ja, morgen, Domian. Sabine, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, dass ich absolut keine Gefühle mehr zulassen kann und auch weder Trauer noch Mitleid noch sonst irgendwas empfinden kann. Mein 6-jähriger Enkel hat Leukämie und das lässt mich vollkommen kalt in dem Moment. Ich habe selber vor mir Angst und kann mit dem ganzen Gefühl nicht mehr umgehen. Seit wann ist der Kleine erkrankt? Seit 2 Jahren. Und du beobachtest das von Anfang an, die ganze Zeit jetzt über, dass es dich kalt lässt? Ja, also seit 2006 ist das so und wird auch immer schlimmer, sage ich mal. Wenn mir irgendjemand was erzählt, ja, ich habe dies und das. Heute Abend zum Beispiel eine Kollegin, die hat mir dann erzählt, dass ihr Großvater wohl irgendwo in einem Altersheim war und dann verschwunden ist. Den hat man dann, das war August, und den hat man jetzt erst gefunden. Und der lag im Kornfeld, war tot und war wohl auch vom Wild schon gerissen. Ich konnte, als sie mir das erzählte, nichts dabei empfinden. Es war. Und du sagst, das fing an im Jahre 2006. Was war da? Ich habe mich da damals von meinem Freund getrennt, weil es überhaupt nicht mehr ging. Ich war dreieinhalb Jahre mit ihm zusammen und habe leider viel zu spät erkannt, dass er hochgradig pervers war. Und Was heißt das? Pervers ist relativ, sage ich mal. Aber für mich ist schon pervers, wenn mich jemand in eine uringetränkte Strumpfhose steckt und mich da mit 3-4 Tage durch die Gegend rennen lässt. Das hat er von dir verlangt und du hast es auch gemacht? Ja, sicher, weil find er sagte, komm, lass uns das mal ausprobieren, Dom, Sub. Unter uns, Sabine, finde ich auch pervers. Also, ja, ich hatte auch keine Ahnung, was Dom oder Sub ist, also ich konnte mir da drauf nichts denken. Und was musstest du noch machen? Wenn ich irgendwie Widerworte gegeben hatte oder eben anderer Meinung war als er, dann hat er meinen Kopf über die Badewanne gehalten und hat dann auf meinen Haaren uriniert und dann durfte ich meine Haare 2 Tage nicht waschen. Ich musste so ein Halsband tragen, dass man mich als Sub erkannte. Und erklär mal Sub. Dom heißt dominanter Herr, also eine dominante Persönlichkeit, und was heißt Sub? Ja, Sub ist das, so habe ich von ihm gelernt, dass sie alles zu tun hat, was er will. Und so war es bei euch. Sie hat also keine eigene Meinung mehr zu haben und nur noch das zu tun, was er von der Person erwartet. War der in deinem Alter, als ihr euch kennengelernt habt? Ja. Das heißt, der war, ich gehe mal davon aus, so schon länger gestrickt in dieser Art. Richtig. Ja, so. Und wieso hat er denn dich gesucht, wenn du, so habe ich es verstanden, in dieser Richtung gar nicht gepolt bist? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir haben uns in einem ganz normalen Chatraum kennengelernt. Und es war ja auch alles am Anfang ganz normal. Aber irgendwann fing es doch mit diesen seltsamen Sachen an. Hat dich das nicht total abgeschreckt oder abgestoßen? Ich sag mal so, es fing so an, als ich ihn mal drauf ansprach. Ich war an seinem Computer und wollte auch in diesen Chatraum rein, wo wir uns kennengelernt hatten. Und sah da plötzlich einen anderen Nicknamen. Und da er das Passwort gespeichert hatte, kam ich da rein. Und habe dann aus lauter Neugier die Mails gelesen und da kam dann eine Mail von einem Mann, der schrieb ja, er würde ganz gerne mal wieder ihn von hinten nehmen und ob er damit einverstanden wäre. Mhm. Ich habe ihn dann darauf angesprochen, ob da jemand was war. Nein, das war ein Freund von ihm und der da an seinem Rechner gewesen wäre und wohl aus Versehen das Passwort gespeichert hätte. Was war denn das Erste, was du dann Perverses machen musstest, an das du dich erinnern kannst? Er hatte sich als Frau verkleidet und hat den Mann kommen lassen und ich sollte dann dabei zugucken, wie er mit diesem Mann intim wurde. Aber das muss sich doch, wenn du in dieser Richtung überhaupt keine Erfahrungen hast und keine Ambitionen, das muss dich doch enorm schon geschockt haben. Ja, ich habe einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Die haben also beide an dem Abend noch den Rettungswagen rufen müssen, weil ich zusammengebrochen war. Dennoch bist du 3 Jahre mit diesem Mann zusammengeblieben. Das war ja, sag ich mal, in den letzten 3 Monaten, wo das passiert ist. Vorher deutete nichts darauf hin. Ach so, die letzten 3 Monate nur. Die letzten 3 Monate, es deutete vorher nichts darauf hin. Gar nichts, ihr habt ganz normalen Sex gehabt? Man hat kleine Spielchen gemacht, sag ich mal. Ne? So, ein bisschen fesseln oder sowas. Ja, also harmlose Dinge, sag ich mal. Mhm. Ne? Augen verbinden, aber nichts, was dann darauf hindeutet. Also, der hat dir auf den Kopf uriniert und du musstest lange damit rumlaufen. Du musstest in eine urinierte Strumpfhose steigen und auch lange damit rumlaufen. Hast du noch ein Beispiel, was du machen musstest in den 3 Monaten? Da war so viel. Es fällt mir heute noch schwer, darüber zu reden. Sag mal, da kann ich mir ein besseres Bild machen. Ja, er wollte dann zum Beispiel das Ganze mal rumdrehen. Ich bin die Dom und er ist Sub und er hatte sich dann als Frau verkleidet, dann sollte ich ihn unten in den Keller einsperren und mit Handschellen an die Heizung ketten und dann auch auf ihm urinieren und ihn beschimpfen mit Ausdrücken, die ich mein Leben lang noch nicht gehört habe. Hast du es gemacht? Ich konnte es nicht, nein, weil ich habe ihn ja irgendwo geliebt und habe gesagt, sag mal, ich kann einen Menschen, den ich liebe, nicht so behandeln. Mhm. Das funktioniert bei mir einfach nicht. Also du hast nicht auf ihn uriniert? Nein, um Gottes Willen, nein. Wer hat denn dann Schluss gemacht? Ich wollte ihn verlassen. Ja. Und als ich ihn verlassen wollte, hat er mich an eine Heizung gekettet mit einer 2 Meter langen Kette. Und er war berufstätig, ging also tagsüber arbeiten und hat mir dann für den Fall, dass ich vielleicht mal pipi muss oder was, einen Eimer dahin gestellt, Telefon abgenommen, Internet abgestellt, ich hätte ja Polizei rufen können und wir waren oben in der 5. Etage. Mhm. Über uns war nichts mehr und bis zur 3. Etage runter wohnte auch niemand mehr. Mhm. Also es hätte mir nichts genützt, wenn ich da großartig gebrüllt oder geschrien hätte. Es hätte mich eh keiner gehört. Wie ging das denn aus? Ich habe dann nach 5 Tagen so getan, als wenn ich ihn über alles liebe. Und achso, der kam dann aber immer wieder abends. Ja, natürlich, er kam ja abends immer wieder nach Hause. Mhm. Ne? Und dann, hast du nach 5 Tagen Liebe vorgespielt? Ja, natürlich. Und er wohnte in einer anderen Stadt als ich. Mhm. Und ich habe ihm dann gesagt, hör zu, ich habe 2 Präriehunde zu Hause, ich muss eben nach Hause. Die werden heute verkauft, der Mann kommt aus Hamburg extra und... Ja, und dann hat er mich dann auch fahren lassen und mit dem Versprechen, dass ich dann abends wiederkomme, habe ich ihm natürlich dann auch gegeben. Und als ich dann zu Hause war, habe ich mich mit einem sehr guten Freund kurz geschlossen und der hat dann auch sofort die Polizei gerufen. Und, das ist ja unfassbar. Ich dann hast du ihn angezeigt wegen Freiheitsberaubung? Ja, natürlich habe ich ihn angezeigt. Was ist draus geworden? Die haben ihn in der gleichen Nacht noch festgenommen. Welche Strafe? Ja, unter anderem? Ja, unter anderem wollte er ja auch, der hatte Filme auf seinem Rechner, wo eine Frau mit einem Hund intim war, und erzählte mir dann, dass diese Filme in Dänemark gedreht werden und so könnte man ja richtig Geld verdienen, und hatte für mich auch schon einen Termin in Dänemark gemacht. Ach du lieber Gott. Und da bin ich dann auch Gott sei Dank, als ich dann nach Hause konnte, ich glaube der Termin wäre 3 oder 4 Tage später gewesen, da hatte sich das dann erledigt. So, zu was ist der Mann verurteilt worden? Gar nicht. Der ist nach 2 Tagen über freigekommen, ja. Weil es stand Aussage gegen Aussage und er hat gesagt, ich hätte das ja alles gewollt. Verstehe. Obwohl die auch diese Filme auf seinem Rechner gefunden haben und ich denen gesagt habe, hier, der hat für mich schon einen Termin in Dänemark, aber ich will das nicht. Aber und, es war keine Kinderpornografie zu finden. Nein, das nicht. Also, Sabine, dann, um jetzt auf den Anfang des Gesprächs zurückzukommen, wenn du sowas mitgemacht hast und das so wider deiner Natur ist und dich so schockiert und so angeekelt hat und so aus der Bahn gerissen hat, wundert es mich nicht, dass du emotional bis heute eigentlich neben der Spur läufst. Und das tust du ja. Ja, bisher habe ich eigentlich gedacht, okay, dein Leben ist jetzt so in Ordnung. Arbeiten gehen, nach Hause, Spätestens als du gemerkt hast, dass du kein Mitgefühl für deinen Enkel hast, der so krank ist, das ist ja nun ein starkes Alarmsignal. Ja, für mich war eigentlich auch ein starkes Alarmsignal. Ich habe 2 Katzen und einen Hund. Früher wäre es mir im Traum nicht eingefallen, eines meiner Tiere abzugeben, ohne dass ich da geweint hätte. Mhm. Heute könnte ich das ohne weiteres, auch wenn ich einkaufen muss oder zur Bank muss. Ja. Komm nach Hause und wenn ich einen Tag frei habe in der Woche, ist es mir schon zu viel, mich ins Auto zu setzen und Hundefutter oder Katzenfutter zu holen. Oder? Du warst vor diesen Vorfällen, warst du ein normaler Mensch, ein mitfühlender Mensch? Ich konnte lachen und ich ging auch gerne raus mit Freunden, konnte Karneval feiern und Weihnachten alleine, das war für mich unvorstellbar. Ich finde, heute, Sabine. Ich bin sowas von gern alleine. Ich lasse keinen Menschen an mich ran. Ich habe nur noch ganz, ganz losen Kontakt zu meinem Neffen. Hm. Teilweise, wenn man mir zu Hause aufs Telefon geht, gehe ich gar nicht ran, weil ich nicht telefonieren will. Okay. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Also, ich finde, dass du sehr, sehr, sehr, und ich unterstreiche das sehr ausgesprochen, dringend in eine Therapie musst. Ich glaube, dass du derartig traumatisiert bist durch das, was da passiert ist, dass da nur noch Fachwissen helfen kann. Das musst du machen. Ja, bisher bin ich in meinem Leben eigentlich mit riesigen Problemen immer alleine fertig geworden. Manchmal schafft man das nicht mehr im Leben und das ist auch keine Schande. Und ich sag dir, das, was du jetzt hier so erzählst, das erzählst du so normal nicht, aber du hast es so erzählt, das ist schockierend für mich jetzt auch gewesen, als du es erzählt hast. Wenn man in der Weise überhaupt keine Ader hat, ist das grauenhaft, was du da mitgemacht hast. Abstoßend und ekelhaft. Ja, das macht mir einfach Angst, dass ich nichts mehr empfinden kann, dass ich nichts mehr fühle. Genau. Und das kann man aber auch, ich bin sicher, dass man, oder ich hoffe sehr, dass man das wieder hinkriegt, wenn du in gute psychotherapeutische Hände kommst. Mein Psychologe wird dich jetzt beraten, was du tun solltest. Vielleicht sogar in eine Klinik, ich weiß es nicht, aber vielleicht geht's auch ambulant. Du musst was tun. Das habe ich bis heute vermieden, weil mir gefiel das eigentlich so ganz gut. Kein Mann und für mich alleine, nur. Aber schön ist das ja nicht. Es ist ja nicht schön, wenn man gar kein Mitgefühl mehr für den kleinen Enkel hat, der schwer krank ist. Ja, ich kann auch nicht angehen, dass ich mich nur noch zu Hause einigel und mir jetzt schon zu viel ist, dass ich zum Kaufmann muss, um da Katzenfutter zu holen. So, jetzt ich habe meinem Hund beigebracht, auf Katzenklöchen zu gehen, weil ich mit ihm nicht mehr raus will. Also stimmt hinten und vorne alles nicht, kann man sagen. Ja. So, ja. Sabine, jetzt legst du bitte auf und wirst von Peter, meinem heute hier anwesenden Psychologen, angerufen. Alles Weitere klärt ihr beiden im Hintergrund. Alles klar. Okay. Alles Gute. Und danke für das Vertrauen. Alles Gute. Tschüss. Alles gut. Danke. Tschüss. So. 1:29 Uhr. Marcel, 30. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Marcel. Weswegen rufst du an? Ich würde mit dir gerne über Homosexualität im Fußball reden. So, wie ich es gerade aufgerufen habe. Genau. Ja, was ist deine Meinung? Sag mal. Ja, ich habe im Fußball gespielt, musste dann aber wegen einer Verletzung aufhören. Bin selber homosexuell, musste, also ich war damals noch nicht geoutet, aber jetzt bin ich geoutet. Hm. Und habe da im Nachhinein viele Freunde auch verloren und habe vorher auch mit meinem Trainer drüber geredet und es geht nicht im Fußball. Wie weit warst du denn aufgestiegen schon im Fußball? Regionalliga. Ja. Und selbst da geht es nicht? Nein. Nein, nein. Warum geht es nicht? Das ist so, ich weiß nicht, ich kann es dir nicht genau sagen. Also in der Bundesliga kann ich dir sagen, die wollen die Spieler halt schnell praktisch unter den Mann bringen, also unter die Frau bringen, dass die eine Familie gründen und dann ruhig werden und nicht mehr Party machen. Da kann ich es verstehen. Mhm. Aber so, so in der Gelsener Kreisliga mein Trainer hat mir damals gesagt, ich möchte keinen Verein nennen, bitte. Wenn es okay ist. Ja, natürlich, absolut, klar. Ja, der hat zu mir gesagt, sagt das dem anderen nicht. Die werden nicht mehr mit dir duschen, die werden nicht mit dir spielen und du weißt nicht, was passiert. Und so hast du es dann auch gemacht, du hast nichts gesagt. Nein, ich habe damals nichts gesagt, nein. Ja. Wie hat denn der Trainer reagiert, als du es ihm gesagt hast, im ersten Moment? So, war der schockiert? War der? Oh ja, der hat, es sah so aus, als wenn er ganz schön geschluckt hat, ja. Wie kam es denn überhaupt, dass du es ihm gesagt hast? Ja, weil für mich, also ich kannte den, ich hab den, der hat mich seit 8 Jahren trainiert gehabt und für mich war der halt so da in dem Verein der Mann, weil in der Mannschaft hat sie immer was gewechselt. Aber der Trainer war immer derselbe. Also Freund, Vaterfigur, sowas. Genau, so in die Art. Verstehe. Ja, ja. Mhm. Ja, ja. Was glaubst du denn, was mit einem Top-Spieler in der Bundesliga oder in der Nationalmannschaft passieren würde, wenn er sagt, Freunde, ich bin bisexuell oder ich bin schwul, was wäre dann? Wenn er es im Verein sagen würde, glaube ich, wird genau das passieren, was der Trainer mir prophezeit hat. Die werden nicht mehr mit dir duschen, die werden dich nicht mehr akzeptieren, alles drum und dran. Hm. Wenn er es von der Presse sagt, müssen die ihm, wenn er direkt vor der Presse sagt, Leute, komm rein, ja, ich bin nur homosexuell, tut mir leid und ich muss mit dem Verein spielen oder ich möchte mit dem Verein trotzdem spielen, sind alle Freunde für mich, glaube ich, dann wäre es einfacher, weil dann müssen die ja zusammenhalten trotzdem. Also, das wäre jetzt du als in gewisser Weise erfahrener, aus dem Bereich kommender Mann und Spieler, würdest sagen, wenn, dann müssen die an die große Presse gehen. Ja, leider ja. Und glaubst du, wie wäre die Reaktion in den Stadien, wenn da einer von den Jungs sich vorher öffentlich dazu bekannt hätte? Würden die Fans das akzeptieren oder sind die Fans noch lange nicht so reif? Kommt auf den Verein natürlich drauf an, aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn er gut spielt, ist egal, ob er homosexuell ist oder heterosexuell ist, ist, glaube ich, egal, Hauptsache schießt Tore oder wehrt gut ab oder fängt gut Bälle. Mhm. Und da ist das, glaube ich, ganz egal. Das bin ich mir ziemlich sicher. Aber wie gesagt, das ist immer so ein Argument. Die sagen dann immer, so die Kritiker oder Skeptiker, die sagen, dieser Mensch würde im Stadion kaputt gebrüllt und niedergepfiffen. Das Problem wäre jetzt nur natürlich, wenn er halt Keeper ist und dann kann man immer sagen, von wegen, er lässt hinten einen rein. Das, oder sowas. Und so eine blöden Sprüche. Ja, blöde Sprüche gäbe es auf jeden Fall. Ja. Glaubst du denn, ohne jetzt bitte Namen zu nennen, glaubst du denn oder weißt du, dass einige Nationalspieler bisexuell oder homosexuell sind? Wissen nein, glauben ja. Ja. Ja, so und auch welche, die eigentlich schon verheiratet sind. Das sind eigentlich nur, wie gesagt, deswegen habe ich vorhin am Telefon schon gesagt, Scheinehen. Das wären Scheinehen geschlossen. Wie beurteilst du denn diesen offenen Brief, von dem ich gerade gesprochen habe, von der Freundin von Arne Friedrich heute in der Boulevardpresse? Wie beurteilst du diesen Brief, dass sie sich öffentlich an die Zeitung, an die Öffentlichkeit gewandt hat? Schwarz auf weiß, Arne ist nicht schwul. Wie siehst du das? Ich kenne diesen Mann persönlich nicht, deswegen kann ich dazu eigentlich nichts sagen. Es kann sein, nee, aber ja, ich gar nicht mal bezogen auf Arne Friedrich, sondern auf diesen Vorgang, dass da eine Spielerfreundin sich dazu äußert. Wie findest du das? Also ich finde, normalerweise müsste er persönlich dazu was sagen und so Frauen kann der DFB auch kaufen, sag mal so. Sagst du, das ist so deine Vermutung und Meinung, kann man auch. Nur Vermutung, Meinung, natürlich, ja, Meinung ja. Vielleicht mhm. auch, ja, ja. ja. Also ein hochbrisantes Thema, ne? Ja, auf jeden Fall. Deswegen habe ich auch angerufen, weil sonst normalerweise, ich guck dich schon seit Jahren und habe noch nie angerufen. Mhm. Also, in der Tat ist ist in gewissen Kreisen bekannt, dass es sehr hochkarätige Fußballer gibt, die zumindest bisexuell veranlagt sind und dieses auch ausleben. Ja. Und das wollen sie aber auch. Sind ja alle nur Menschen. Ja, aber ich würde so sehr an die Jungs appellieren, dass sie endlich mal einen Arsch in die Hose kriegen und nach außen gehen. Weil sie wären Ikonen, wenn sie sich das trauen würde. Der Erste ist eine Ikone, ein Held, der sich das traut. Und dieses Versteckspiel, was wir da teilweise mitbekommen, finde ich erbärmlich. Ich finde es wirklich erbärmlich. Und sie würden viel freier und toller dastehen, wenn sie zu sich und ihrer Sexualität stehen würden. Naja, gut mal. Jetzt ist Marcel auch weg. Was ist denn los hier? Mann! Das tut mir ja leid. Aber dann machen wir mal weiter. Irgendwas stimmt hier mit unserem Computer nicht. Ich müsste mal den Erzengel Michael anrufen. Ob der mir hier helfen kann. Hier ist Gregor. Gregor ist 63. Hallo Gregor. Ja, hallo Domian. Was kann ich für dich tun? Ja, das ist auch super. So begann hier noch nie ein Gespräch. Das finde ich ganz toll. Ja. Also es geht darum, du hattest, ich habe nicht von Anfang an gesehen, du hattest mitgeteilt, du wolltest mal Meinungen dazu einholen, ob sich ein schwuler Fußballer outen sollte. Ja, sowas. Und ich persönlich bin der Meinung, das sollte er nicht tun, weil dazu keine Begründung besteht. Warum sollte ein Fußballer sagen, welche sexuellen Vorlieben er hat? Da sehe ich keine Begründung. Na, weil er sonst lügen muss und sonst lügt. Warum sollte wieso er? Lügen? Naja, er kann sich ja nicht. Wieso lügen? Naja, er kann sich ja nicht in der Öffentlichkeit mit seinem Freund zeigen. Tut er ja nicht. Traut er sich ja nicht. Ja gut, ja, das muss er ja auch nicht. Tun die anderen aber mit ihren Freundinnen. Tun die anderen mit den Mädels. Ja, das können sie doch, aber das interessiert doch den Fan in der Nordkurve überhaupt gar nicht. Aber offensichtlich interessiert es den Fan, wenn der Fußballer mit seinem Freund auftaucht. Das interessiert ihn, weil das nicht in seine Vorstellungen passt. Und das ist die Gesellschaft. So, und da haben wir die Gesellschaft. Soll man dem nachgeben? Soll man da in die Knie gehen? Ich sehe das nicht als nachgeben. Ich sehe das Schwulsein heute als akzeptiert, aber nicht in allen Reihen. Aber das ist doch schlimm. Das ist doch schlimm. Das ist nicht angenehm. Ich sehe es nicht als schlimm. Nein, doch. Es ist doch das Ziel, dass wir Gleichberechtigung für alle haben. Überall, in jeder Gruppe. Das kann man meines Erachtens aber überstrapazieren. Warum? Da will ich ja gerade erklären. Du fragst aber immer, warum. Ich will dazu nur Folgendes sagen. Wenn die mit den, würde ich sagen, mageren Hirnen in der Nordkurve schon anfangen, pass auf, dass du nicht von hinten einen reinkriegst und ähnliche Dinge, die wir eben ja schon gehört haben, das ist doch, solche Leute erreichst du doch nicht dadurch, dass es im Stadion versucht wird zu akzeptieren, dass der schwule Fußballer seinen Freund auf der Bank sitzt. Aber dann willst du, dass man diesen mageren Gehirnen nachgibt und sich deren Anschauung unterordnet? Man soll sie gar nicht wahrnehmen. Lass sie doch einfach ins Leere laufen. Ja, aber man soll sie ins Leere laufen. Nein, pass auf. Man soll sie ins Leere laufen lassen, indem man sagt, ja, ich bin schwul und krakeelt ihr hier rum, was ihr wollt. Das ist der richtige Weg. Das kommt in der heutigen Zeit quasi einem Berufsverbot gleich, welches dann die Nordkurve ausspricht, hintenrum gesehen. Ein Fußballer, der das tut, der darf nicht mehr auflaufen, der kommt nicht mehr klar. Ich wohne zum Beispiel in Bayern, kurz mal Information, da gab es einen Schiedsrichter, jungen Kerl, Kempter, heißt der ist ja vielleicht bekannt dadurch, dass er in so Wettskandale verwickelt war. Mhm. Und der war auch schwul. Und von dem Tag an, wo das aber durch die Wettskandale dann herauskam, war der Mann auf dem Platz sowieso nicht mehr möglich, weil da wurden dann diese ganzen Dinge reingebrüllt und reingeschrien und der Mann konnte ganz schnell nur noch in sein Auto laufen und wegfahren. Und so würde das mit jedem Fußballer Ich glaube, wenn es denn so wäre, dann müsste derjenige dadurch, das ist dann der Preis für seine eigene, für sein Selbstbewusstsein und seine Freiheit. Jawohl. Im Übrigen glaube ich das in der heutigen Zeit gar nicht mehr. Das kann sich überhaupt gar kein Verein mehr oder die Nationalmannschaft könnte sich das gar nicht erlauben, einen Schwulen rauszuschmeißen. Was meinst du, was ein Aufstand in der Öffentlichkeit wäre? Ja, aber sowas wird doch unterschwellig gemacht. Du glaubst doch nicht, dass das in der Bildzeitung ausgetreten wird. Ich kann dazu nur sagen... Aber wenn man deine Auffassung hätte, hätten sich nie auch Politiker wie Wovereit zum Beispiel outen dürfen, weil du immer mit der Angst der anderen kalkulierst. Ja, hat das den Wohlbereich denn weitergebracht, dass er sich geoutet hat? Aber natürlich. Also aber natürlich. Das kann ich dir sagen. Es hat eine weite, größere Akzeptanz in der Gesellschaft gebracht, dass ein prominenter Politiker, Wovereit, Ole van Beust oder auch Guido Westerwelle, ganz normal dazu stehen. Das hat vielen jungen Schwulen auch geholfen. Das hat eine Akzeptanz auch in konservativen Kreisen gebracht. Ganz abgesehen davon, dass Herr Wovereit auch sehr selbstbewusst und mit seinem Ehemann auf große Empfänge, Bälle und Staatsempfänge geht. Das hat ihm sehr viel persönlich auch gebracht. Ja, aber das Gegenteil sehen wir ja bei Westerwelle. Seitdem Westerwelle auf seiner Asienreise oder wo er da war, seinen Freund mitgenommen hat, seitdem läuft ja die Schlacht gegen ihn. Das ist Unsinn. Das hätte mit einer Frau genauso passieren können. Das liegt nicht an der Homosexualität. Herr Wovereit nimmt seinen Freund. Das ist aber mit einer Frau noch nie passiert. Ja, gut. Ja, aber das spricht doch nicht gegen die Homosexualität. Das ist doch Quatsch. Ich bin ja auch nicht gegen die Homosexuelle. Ja, aber du hast immer so eine gewisse konservative, doch noch sehr verhaltene Einstellung. Wenn das so rübergekommen ist, dann ist das Telefonat mit uns überflüssig gewesen. Nein, das sollte auf keinen Fall so rüberkommen. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass die Gesellschaft nicht bereit ist, einen Fußballer, danach wurde speziell gefragt und nur dazu habe ich Stellung genommen, als schwul anzuerkennen und ihn quasi aufzunehmen. Gut. So wie Heterosexuelle. Okay. Das ist meine Meinung. Dann sage ich, gegen Schwule habe ich überhaupt gar nicht. Dann sage ich, die Gesellschaft muss es lernen und man muss die Gesellschaft trainieren, dass sie dieses auch hinnimmt und dann sind wir ein ganzes Stück weiter, dass wir überhaupt nicht mehr über diese Sachen reden müssen. Okay, insofern einverstanden, das muss dann aber, der sich dann outet, das muss dann ein Fußballer sein, der mindestens 35 ist, der sein Päckchen gepackt hat, der alles im Sack hat und der dann anschließend sagen kann, so, eure Meinung interessiert mich nicht, ich habe jetzt 15 Jahre schwul gespielt, ihr habt es nicht gemerkt, Ende aus. Das wäre ein Weg, aber nicht einer mit 20 oder 22, der kann nämlich dann stempeln gehen. Das wäre zumindest ein Anfang, da hast du recht. Ja. Ich danke da haben wir ja doch noch eine Einigung. Ich danke für den engagierten Anruf, Gregor, und wünsche alles Gute. Ja. Auf Wiedersehen. Alles klar, bis dann. Tschüss. Okay, tschüss. Und wir machen gleich weiter mit Gerlinde. Und Gerlinde ist 67. Guten Morgen, Gerlinde. Guten Morgen. Gerlinde, über was reden wir beide? Domian, ich habe ein spezielles Problem. Ich habe einen 30-jährigen geistig behinderten Sohn, der in einer Wohngemeinschaft, also mit Behinderten wie in einem SOS-Kinderdorf, lebt. Er ist öfter zu Hause und ich beobachte schon seit Jahren, dass er den Weg zur Selbstbefriedigung nicht findet. Es gibt auch keinerlei Literatur darüber. In Gesprächen verfahre ich mit ihm so, ich habe ihm verschiedene Lebensgemeinschaften erklärt, Frau und Mann, Mann und Mann, Frau und Frau. Mhm. Aber ich habe ihm gesagt, viele leben auch alleine. Und so wie sie sich selber füttern und für ihre Ernährung zuständig sind, so sind sie auch für ihre sexuellen Wünsche, für dieses ganz starke körperliche Bedürfnis selbst zuständig. Wie reagiert er darauf? Er sagt immer, Mama, sprich weiter. Das interessiert ihn, aber wir gehen dann auch im Urlaub in die öffentliche Sauna. Auch hier zu Hause geht er mit mir in die Sauna. Hm. Aber er ist an dem Körper einer Frau nicht interessiert. Auch in Zeitschriften, die mal so rumliegen, die fallen ihm so weiter nicht in die... Ich merke aber beim Guten Nacht sagen, er verhält sich wie ein Sechsjähriger. Die Hände sind sofort unter der Decke. Und dann habe ich ihm gesagt, Robert, das ist ganz privat. Das gehört nur dir allein. Ich gehe jetzt raus. Also er macht es schon? Nein, er fummelt rum. Das ist ja das Problem. Er ist sehr aufgeregt und sehr... Woher weißt du, dass er keinen Orgasmus hat? Erstens ist immer alles trocken. Ja, na gut. Ich weiß nicht, wie pfiffig er ist. Kann er ein Tempotaschentuch nehmen? Nein, ich habe ihm extra, ich sag, für solche Fälle hat man immer ein kleines Handtuch ins Bett. Hab's ihm demonstrativ auch mal hingelegt und hab gesagt, das kann man auch zum Kuscheln benutzen oder zum Naseputzen oder aber wenn der Penis mal feucht ist. Nein, da ist nichts. Ich höre, wie er letztlich bis nachts um 3 rumrödelt und unglücklich darüber ist und vor sich hin brabbelt und einfach eine sagenhafte Unruhe in sich hat. Er kommt nicht zum Schlafen. Das heißt, du hast schon jetzt sehr, sehr viel und sehr offen mit ihm geredet, aber ja, so das endgültige offene Gespräch, wie man sich selbst richtig befriedigt als Mann, das hast du noch nicht gemacht. Nein, ich kann es, es sollte ja auch nicht so sein, dass er das personenbezogen macht. Sondern ich habe es jetzt so gemacht. Wie meinst du personenbezogen? Ja, dass er das zum Beispiel dann mit mir oder mit seinem Vater verbindet. Ja, oder natürlich. Mit einer anderen Frau. Das wäre ihm auch, ich habe ihm gesagt, so wie du dich selber fütterst, so kannst du auch diese Gefühle. Nun könnte man ja auch sagen, lassen wir ihn einfach in Ruhe, er wird so seinen Weg finden. Hast du den Eindruck, dass er damit unglücklich und unzufrieden ist? Ja, also diese starke Unruhe, die zunehmend, also... Hast du denn mal mit jemandem dort in dem Heim, in dem er lebt? Darüber? Ach, die haben keinerlei, also die Erzieher heute haben, dies ist ein dunkles Kapitel unter Behinderten sowieso und Selbstbefriedigung ist auch noch ein sehr dunkles Kapitel. Darüber existiert auch nicht viel Schriften. In ganz praktischer Art. Die Holländer zum Beispiel haben, zum Beispiel für schwer Querschnittgelähmte, haben die sogenannte Sextherapeuten. Sechs Hilfen nennen sie das oder Assistenten, die ins Haus gehen und diesen Menschen bei diesem manuellen Vorgang behilflich sind. Und das fehlt hier in Deutschland völlig. Ja. Auch die Lebenshilfe oder Pro Familia kann mir da nicht weitergehen. Ich hätte jetzt nämlich im ersten Moment gedacht, am besten wäre doch ein gutes Gespräch von Mann zu Mann mit einem Betreuer, den er schätzt. Das wäre eigentlich das Ideale. Da ist nicht. Da ist keiner da. Da könntest du doch keinen bitten drum. Nein, das sind zum größten Teil 400-Euro-Kräfte. Die haben ganz andere Berufe. Und da würde ich auch, also ich würde ihn letztlich da in der Einrichtung nur schaden. Verstehe. Ich würde ihn schaden damit. Da würde es dann heißen, die Mutter hängt sich da rein. Und er ist ja auch oft genug zu Hause. Und ich war jetzt 4 Wochen mit ihm im Urlaub. Ich weiß, wie ihn das plagt. Ist er schamhaft auch vor dir ein bisschen? Vor mir nicht, nein. Wenn wir in der öffentlichen Sauna sind, sind wir drinnen nackt, aber legen uns außen ein Handtuch um. Wir laufen so nicht durch die Gegend. Aber er würde dich nicht konkret fragen, Mama, wie geht das eigentlich? Nein, richtig? Das nicht. Er ist aber auch, das muss ich dazu sagen, sonst manuell noch sehr ungeschickt. Also das Rasieren fällt ihm schwer. Ich denke, erstens mangelt es ihm an einer Fantasievorlage. Und zweitens vielleicht an der manuellen Geschicklichkeit, dass er einfach nicht weiß, wie es geht. Jetzt bin ich natürlich, das ist eigentlich ein Fachproblem, der in den Bereich der Behindertenbetreuung geht, ein Fachproblem, das in den Bereich der Behindertenbetreuung geht. Ich überlege gerade, hast du einen guten Hausarzt deines Vertrauens? Kann ich in der Pfeife raufen? 7 Minuten? Nein, bestimmt nicht. Also ich suche die bügeln es sofort ab und sagen, ach nein, und das sehen sie so. Das wird schon. Ich suche nur nach einer Möglichkeit, irgendwie einen kompetenten Menschen an ihn heranzubringen, mit der mal mit dem Sohn da ein offenes und seriöses Gespräch führen kann. Sowas suche ich auch. Da sind wir uns schon mal einig. Ich muss ja sagen, mich erschüttert das, was du erzählst aus dem Heim, dass da kein einziger... Aber das ist in ganz vielen Heimen so, dieses Thema wird, die Behindertenkonvention und diese ganzen Schriften, die auch von der Lebenshilfe existieren, die beschreiben zwar auch die sexuellen Bedürfnisse der behinderten Menschen, aber sie werden nie konkret. So. Ich weiß ja, dass wir aus diesem Bereich, gerade in diesem weiten Bereich, sehr, sehr viele Zuschauer und Zuhörer haben. Ja. Ich könnte schwören, dass wir eine ganze Menge Mails bekommen mit sehr guten und schlauen Hinweisen, was man machen kann. Das wäre schön, ja. So, und das verspreche ich dir, das sammeln wir. Ja. Und wir werden uns bei dir melden und dir die entsprechenden Hilfen geben. Ja. Denn da ist jetzt fachkundiger Rat gefragt und ich gebe es jetzt einfach mal raus in die Nacht zu all denen, die uns zuhören. Bitte schreibt uns doch, meldet uns doch. noch was Gerlinde tun könnte. Ja, ich wäre sehr dankbar. Das machen wir sehr gerne. Also wir waren schon mal bei einem Psychotherapeuten, der fing dann an, in der Vergangenheit zu graben. Das hat er gar nicht verstanden. Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich die falsche Herangehensweise. Er war geistig völlig überfordert. Ja, das glaube ich auch. Das würde ich intuitiv auch sagen, das ist der völlig falsche Weg. Liebe Gerlinde, also wie gesagt, ich bin sehr optimistisch, dass wir da ein paar sehr gute Hinweise bekommen. Sehr, sehr dankbar. Wir reichen es weiter an dich. Sie haben meine Telefonnummer. Ich habe übrigens Ihr Buch gelesen, fand ich sehr interessant. Das freut mich sehr. Das war sehr interessant. Dankeschön. War mal was völlig Neues. Ja. Vielen Dank. Liebe Gerlinde, alles Gute wünsche ich Ihnen. Ja, danke schön. Tschüss. So. Oliver ist 45, guten Morgen. Guten Morgen, der Oliver ist 40. Oh, Mann, jetzt habe ich einen alten Sack aus dir gemacht. Ja, mach ich was. Also, du junger Spund, weswegen hast du angerufen? Also, bei mir ist so, ich möchte zu dem Thema was sagen mit der Homosexualität von Gerne. Frauen. Also, ich selber bin homosexuell und spiele schon seit ich 18 Jahre alt bin American Football. Ach. Ja, und in den letzten paar Jahren war es so, also ich habe in Gralsheim gespielt, das ist eine Stadt in Baden-Württemberg, so 30.000, 35.000 Einwohner. Und dort war ich eigentlich in der Mannschaft geoutet als schwul und es gab eigentlich kein Problem. Und die anderen sind auch mit dir duschen gegangen? Die sind mit mir duschen gegangen. Das ist ja auch immer so ein albernes Argument, ne, mit dem Duschen. Jein, sagen wir mal so, ganz am Anfang war es schon so, dass es Leute gab, das hat man dann auch gemerkt, dass der... Fürs Ausziehen zum Duschen hat er so lange gebraucht, wie ich fürs Ausziehen, fürs Duschen, fürs Anziehen und für die Dusche verlassen. Naja. Aber so, das hat sich gelegt. Ja. Ja, also es war sogar so, dass die Mannschaft, wo die das erfahren hat, dass die mir dann einen rosa Mundschutz geschenkt haben. Zum Helm. Verträgt ihr einen Mundschutz beim American Football? Das fandst du aber nett und nicht despektierlich. Nee, das fand ich mehr wie nett, weil ich habe den dann fortan natürlich auch getragen, gell? Wie haben die Fans reagiert? Also die Fans haben eigentlich nur positiv reagiert, die eigenen sowieso. Ja. Und die gegnerischen Mannschaften, da ist eigentlich auch nie was Negatives gekommen. Das heißt so, in der Szene, wo du dich da so aufhältst, wissen das alle mittlerweile? Ganz genau. Und das weiß eigentlich die ganze Liga mittlerweile. Und das kann man sagen, es ist kein Thema mehr? Nee, es ist kein Thema mehr. Also gut, es werden Scherze gemacht, das ist klar, aber ich bin relativ schlagfertig in meinem Alter und habe ich die Lacher meistens auf meiner Seite. Das ist auch Sag mal, du bist zwar erst 40 und nicht 45, aber kann man in dem Alter immer noch dieses Spiel spielen? Kann man da noch? Also man kann spielen. Ich hab also mehrere Jahre auch Bundesliga gespielt. Mittlerweile spiele ich nur noch 3-4 Klassen unter der Bundesliga. Weil das Alter geht natürlich nicht an einem vorbei. Natürlich. Ich habe da überhaupt keine Ahnung von American Football. Ich würde so klischee-mäßig, hätte ich jetzt gedacht, das ist noch eine härtere Männerwelt als vielleicht unser Fußball, aber offensichtlich nicht. Es ist schon eine sehr harte Welt. Nur, das, ich muss sagen, das, was der Vorredner gesagt hat, das stimmt schon ein Stück weit. Man muss als homosexueller Sportler, muss man schon seine Leistung bringen und vielleicht sogar ein bisschen mehr wie andere Spieler. Aber das ist ja bei mir der Fall und von dem her ist das auch voll und ganz akzeptiert. Also ich habe da keine Probleme. Zu dem aus der Zeitung möchte ich sagen, mich hat es ein bisschen geärgert, diese Schlagzeile in der Bild-Zeitung. Ich fand es ein bisschen diskriminierend, weil das ist ungefähr wie, ich habe ja nichts gegen Schwule, aber wir sind es auf keinen Fall, ne? So auf die Art. Es hat ein bisschen Geschmäckle, diese Überschrift. Ja, ich finde, es hat auch ein Geschmäckle, dass die Freundin sich dazu äußert. Also ich würde mir es verbitten, dass meine Freundin, wenn ich dann eine hätte, sich in so einer Angelegenheit an die Öffentlichkeit wendet. Finde ich völlig albern irgendwo. Ja. Ich fände es auch wirklich nicht schlimm, wenn ein Fußballer sich hier outen würde, weil ich finde, nicht nur in der Politik, wo man homosexuelle Politiker hat, sondern auch in der Sportwelt könnten der eine oder andere Fußballer ruhig einen Vorkämpfer machen. Weißt du, ich weiß und du wahrscheinlich auch, früher wurde immer gesagt, wenn ein Politiker sich outet, ist die Karriere kaputt, der kann alles vergessen. Ja, und was war? Genau das Gegenteil war. Ja. Also das ist alles eine Frage der Zeit und der Entwicklung. Ja klar, ich würde es mir wünschen und am besten nicht nur einer, sondern sehr viele, gell? Aber ich denke, dann würde das auch zur Normalität werden in Deutschland. Ja. Es muss früher oder später zur Normalität werden, ja, gell? Ich prognostiziere auch, dass das nicht mehr lange dauert, dann haben wir einen ganz bekannten, bekennenden Bi- oder homosexuellen Spieler. Ich hoffe. Lieber Oliver, schön, dass du angerufen hast. Interessanter Einblick in eine ganz, ja, ganz fremde schönen Welt. Abend noch. Dankeschön. Und wir schauen deine Sendung natürlich regelmäßig. Das freut mich sehr. Die üblichen Komplimente am Schluss. Aber nee, es ist wirklich so, wir finden es auch ganz toll, was du da so machst, über die vielen Jahre hinweg und so. Dankeschön, freut mich also, sehr. Schönen Grüße nach Süddeutschland. Und das Team auch. Tschüss. Dankeschön, tschüss. So, Freunde und Freundinnen. Hier ist Markus. Markus ist 38. Hallo, Markus. Hallo, Markus. Hallo, Domian. Ja. Über was reden wir, Markus? Mein Thema ist, ich zeige also meine Freundin gerne nackt in der Öffentlichkeit anderen Männern. Ohne, dass sie es weiß? Nee, sie weiß es schon. Ach, sie weiß es schon. Also wie zeigst du sie? Also auf Fotos oder real nackt? Nein, wir gehen also ab und zu mal ins Pornokino. Ach so. Ja. Ihr geht zusammen ins Pornokino. Genau. Und dann, was passiert da? Naja, ich meine, wir sitzen dann dort, schauen erstmal einen Film ein bisschen an und dann so nach einer gewissen Zeit ziehst du halt dann aus. Siehst du sie und, aus? Ja. In der Regel sitzen ja im Pornokino fast nur Kerle, ne? Ja, also ab und zu sind auch noch andere Pärchen da, aber ja. Also meistens sind wir das einzige Pärchen. Dann sitzt ihr da mitten in der Sitzreihe und dann ziehst du sie aus oder sie zieht sich aus? Ganz, ganz nackig? Naja, also auf jeden Fall also oben rum, also die Bluse oder was halt oben anhat. Ja. Dann meistens, also kommt darauf an, sie hat ja eh nicht so viel an, wenn man dann reingeht, dann ihren Rock halt noch und. Und dann? Ja, und dann, was passiert dann? Naja, wir küssen halt dann und ich lasse halt dann betrachten und meistens kommen dann auch Männer her und die. Wollen die Männer sie nicht auch anfassen? Wie bitte? Wollen die Männer sie nicht auch anfassen? Ja, doch auch. Dürfen die das? Das dürfen sie. Ach, das dürfen die. Wo ist denn die Grenze? Ja, also wirklich nur also anfassen. Also nur anfassen, also Geschlechtsverkehr ist nicht? Nein, das nicht. Anfassen, die dürfen auch nur mit den Händen sie berühren? Ja, genau. Oder dürften die Männer deine nackte Freundin auch mit ihrem Penis irgendwo berühren? Nein, das auch nicht. Das auch nicht, also da sind schon klare Regeln. Ja, das sind klare Regeln. Habt ihr beiden denn dann vor den anderen Leuten in dem Sexkino Sex? Naja, so, also richtig nett. Also wenn dann halt nur entweder oral oder halt mit der Hand. Ja. Der Hauptthrill für dich ist, dass die anderen Männer deine nackte Freundin sehen. Genau. Kannst du das erklären, warum dich das so anmacht? Kann ich nicht, weiß ich nicht. Es macht mich halt seit einiger Zeit an und erregt mich halt, ja. Wie lange macht ihr das schon, ihr beiden? Naja, so 2-3 Jahre. Ja, und früher hast du so Sachen nicht gemacht? Nee, vorher nicht. Ist ja auch interessant, ne? Dass man da so im Laufe des Alters dann neue Sachen entdeckt. Verändert man sich ja. Ja, natürlich, ja klar. Ist auch gut so, wenn man da neue Dinge findet, die einem Spaß machen. Außer Pornokino, wo geht ihr denn noch hin? Oder wo präsentierst du deine Freundin denn noch nackt? Naja, zum Beispiel also im Sommer halt, wenn es warm ist, an Autobahnrastplätzen oder auch mal am Baggersee oder. Was passiert denn am Autobahnrastplatz? Ja, auch halt, dass er entweder dann halt unbekleidet im Auto neben mir halt sitzt und dann. Und sind das so Sexparkplätze, wo man schon weiß, dass was abgeht oder ganz normale Parkplätze? Nee, schon Parkplätze, wo sich schon solche Leute treffen dann. Und wie geht das dann? Kommen die anderen an die Autoscheibe und gucken zu oder was? Genau, die laufen halt immer erst an Autos vorbei, schauen, ob jemand drin sitzt und kommen halt dann doch näher und schauen dann zu, ja. Macht deine Freundin das dir zuliebe? Oder hat die selbst auch Spaß dran? Sie hat selbst auch Spaß dran. Also da habt ihr beiden euch gefunden in dieser. Genau, kann man sagen. Wenn ihr dann eine Weile da auf dem Autobahnparkplatz zum Beispiel gestanden habt, fahrt ihr dann nach Hause? Und was passiert dann? Ja, freilich, wir fahren dann nach Hause und meistens hast du beide dann so arg erregt, dass wir halt dann ganz normal zu Hause nochmal Sex haben. Ja, das heißt, es gibt da dann vor Ort keinen Geschlechtsverkehr? Nein. Also das ist so das Vorspiel quasi. Ja, das Vorspiel. Was eigentlich euch sehr heiß macht, euch beiden. Weil im Auto selber ist es ein bisschen schwierig, auch mit dem Geschlechtsverkehr. Stimmt, das ist ein bisschen eng. Ja, Markus, interessant. Also sind sicher viele interessiert. Wir können leider nicht sagen, in welchem Porno-Kino ihr demnächst sein werdet. Das fänden viele interessant, aber egal. Schön, dass du angerufen hast. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Nami Strack. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen und mailt unter domian@wdr.de. Gute Nacht. Tschüss.